Imaginäre Gespräche von Walter Savage Landor. Aus dem Englischen von Elisabeth von Schorn. Regie Jörg Schlüter. Zarin Katharina und Fürstin Daschkow. Ins Herz! Ins Herz! Wenn er davonkommt, sind wir verloren. Glauben Sie, Daschkow, dass Sie mich durch die Doppeltüre hören können? Ja, horch! Sie haben mich gehört. Sie haben's getan. Das sprudelt und gluckt. Er hat nur einmal gestöhnt. Horch! Sein Blut ist jetzt lebhafter, als es jemals vorher war. Ich dachte nicht, es würde so laut auf den Boden herabplatschen, obwohl freilich unser Bett sehr hoch ist. Legen Sie Ihr Ohr an die Türe. Ich höre nichts. Meine Ohren sind schärfer als die Ihren und kennen diese Noten besser. Lassen Sie mich dahinstehen. Sie hören nichts? Sie haben nicht lang genug gewartet und nicht mit Ruhe und Geduld. Da! Ist nicht. Da! Schon wieder. Die Tropfen sind nun wie Blei. Jede halbe Minute dringen sie durch die Eiderdunen und die Matratze. Was ist das? Welcher von den dummen Kerlen hat denn seinen Hund mit sich gebracht? Wie der umherpatscht und leckt. Das Vieh wird die Spuren im ganzen Palast herumtragen mit seinen Pfoten und seinem Maul. Oh Himmel. Fürchten Sie sich? Es gibt einen Schauer, der nicht Furcht ist und stärker als Furcht. Ich wusste das nicht. Beide waren mir unbekannt. Sie erblassen und zittern. Sie sollten mich unterstützt haben, wenn ich es etwa bedurft hätte. Ich dachte nur an den Tyrannen. Weder in Leben noch Tod konnte einer dieser Bösewichter mich zittern machen, aber der Gatte durch sein Weib erschlagen. Ich war blind, ich sah nicht in mein Herz, ich kannte mein Herz nicht. Und es straft mich. Daschkow, sind Sie denn wirklich unwohl? Was wird Russland, was wird Europa sagen? Russland hat nicht mehr Stimme als ein Walfisch. Es mag sich unruhig und gärend hin und her wälzen, aber meine Artillerie, denn jetzt kann ich sie wahrlich und mit Sicherheit mein nennen, wird Ruhe und Ordnung herstellen. Gott gebe. Gott gebe. Ich kann nur lachen über dich, meine hübsche Daschkow. Gott gebe. Wahrhaftig. Er hat alles gegeben, was wir für den Augenblick von ihm brauchten. Die sichere Beseitigung dieses gehässigen Peter. Und doch Peter liebte sie. Und selbst der schlimmste Gatte muss sicherlich die Erinnerung an einige süße Augenblicke in uns zurücklassen. Der strengste muss gezittert haben vor Befürchtung und Hoffnung bei der ersten Veränderung im Gesundheitszustand seines Weibes. Beim ersten versprechenden Zeichen naher Vereinigung, die unvollkommen ohne Nachkommenschaft. Dann kommen Gefühle des Danks, die man gemeinsam dem Himmel darbringt, und der Befriedigung, die man sich mitteilt. Und kindliche Worte, die man deutet. Und wenn es dem einen missglückt, das laute Geschrei der Kindheit zu stillen, eigenwillig und ungeduldig, gerade wie Souveränität, der Erfolg des anderen in der Beruhigung des Kleinen und der unbeneidete Triumph dieses herrlichen Ehrgeizes und das friedliche Lächeln, das er erobert. Sind das, meine süße Freundin, Ihre Lesefrüchte aus der Schule der Stoiker? Es ist das vielmehr der bleiche Widerschein irgendeines freundlichen Liebedichters aus Livland oder Bessarabien. Ach, kommen Sie. Lassen Sie uns von hier weggehen. Ich darf jetzt noch nichts von dem bekümmernswerten Ereignis hören. Wünschten Sie nicht seinen Tod? Nicht sein Tod erschüttert mich. Ich verstehe Sie. Überdies haben Sie das schon vorher gesagt. Ich fürchte für Ihren Ruhm. Und für Ihren eigenen guten Namen, nicht wahr, Daschkow? Er war nie mein Freund. Noch habe ich jemals gewünscht, dass er es sei. Sie haben ihn gehasst. Selbst Hass kann zu reichlich befriedigt werden. Europa soll meine Gründe hören, wenn man dort jemals ausfindet, dass sich die Verschwörung unterstützt. Wir wollen Europa überzeugen, dass seine Ruhe diesen Schritt nötig machte, dass mein eigenes Leben in Gefahr war, dass ich auf meinen Knien die Verschwörer um Schonung gefleht, dass erst nachdem ich in Ohnmacht gefallen die schreckliche Tat geschah. Europa weiß bereits, dass Peter immer neue Kriegsübungen und Uniformen anordnete. Und meine Minister können in der ersten Audienz meine weibliche Friedensliebe hervorheben. Europa kann leichter unterworfen als zum Besten gehalten werden. Es soll beides werden, mit Gottes Hilfe. Die Majestät der Throne wird durch diese offene Gewalttat gefährdet scheinen. Die Majestät der Throne wird nie durch die Gefährde, die darauf sitzen. Ein Herrscher kann den Thron mit Blut decken mit größerer Sicherheit, denn ein Untertan einen Flaum aus dem Thronkissen ziehen kann. Nur wenn das Volk Gewalttat übt, redet man übel davon. Könige vergiften und erstechen einander in purer Legitimität. Empören sich Ihre republikanischen Ideen über solch eine Doktrin? Ich stelle dies Ihr Recht nicht in Frage und will niemals seiner Ausübung mich widersetzen. Aber wenn Sie dem Volk zeigen, wie leicht es ist, einen Kaiser aus dem Weg zu schaffen und wie angenehm und glücklich man nachher leben kann, ist es nicht wahrscheinlich, dass auch das Volk bisweilen das Experiment versuchen will? Besonders wenn künftig einmal jemand in Russland von Ruhm und Ehre hören sollte und wie nach der gemeinen Ansicht der Menschheit in allen Ländern und Zeiten unsterblicher Ruhm und Ehre dem zufällt, der die Welt oder irgendeinen Teil derselben von einem rechtlosen und unlenksamen Despoten erlöst. Er hat große Wahrscheinlichkeit zu entkommen. Umso mehr, wenn er keine Mitschuldige hat. Sein Ruhm ist außer allem Zweifel. Der ist über die Wahrscheinlichkeit und über die Zeitumstände durch das Schwert gestellt, das er so gerechterweise geführt. Sehr wahr. Aber wir müssen jetzt nicht mehr wie Demokraten resonieren. Republikanismus ist das beste Ding für einen, der keine Gewalt haben kann. Aber niemand hat je die beiden Dinge zusammen festgehalten. Ich bin jetzt Selbstherrscherin. So darf ich Sie denn mit Recht beglückwünschen. Das ist die höchste Würde, die ein Sterblicher erreichen kann. Ich weiß und fühle es. Mögen Sie es immer tun. Ich zweifle nicht an der Beständigkeit meiner Gewalt. Ich kann Glück und Liebe beständig machen. Meine Daschkow lächelt über dieses Selbstlob. Sie steht mir ein Einfluss in der Liebe nicht nach. Und um die Autokratie beneidet sie ihre Freundin nicht. Allerdings tue ich's und mit aller Macht meines Herzens. Wie? Ich weiß wohl, was deren Absicht war, die zuerst das Wort gebildet. Aber sie haben sich arg geirrt. Trotz ihnen bedeutet es Gewalt über sich selbst. Diese Gewalt ist die beneidenswerteste. Und am wenigsten mit Gewalt über andere zu vereinigen. Ich hoffe und vertraue darauf, dass Ihnen keine Gefahr von irgendeinem Mitglied der Ratsbank droht. Durch Anstiftung der Garden oder anderer Soldaten zum Aufruhr. Die Mitglieder der Ratsbank haben darauf und nicht darüber Sitzung gehalten. Und ihre Taktik wird mit verschlungenen Beinen geübt. Was für Parteigänger könnte man von einem Oberbefehlshaber fürchten, dessen wichtigste Herrschaft die über Hosen und Epauletten ist, dessen höchster Ruhm auf Tressen und Federn ruht und der sich einbildet, dass man Schlachten eher als Schneider denn als Artillerist gewinnt? Peter war nicht ohne Sinn für Ruhm. Wenige Menschen sind's. Aber weisere Häupter als seines haben sich auf dem Weg dahin verirrt. Und viele haben das Ziel verloren, durch ihren Eifer es zu erreichen. Ich habe immer gesagt, dass, wenn wir uns nicht etwa dem öffentlichen Wohl widmen, wir vielleicht berühmt werden können, aber uns über den Staub zu erheben, ist mehr als Glück oder selbst Genius vermag. Daschkow, Sie sind ein verständiges und liebes Geschöpf, aber ein bisschen zu romantisch in Ihren Grundsätzen, ein bisschen zu schwärmerisch in Bezug auf Ruhm. Ich werde Sie immer achten und lieben, aber keine andere Frau in Europa ist groß genug, Sie zu ertragen. Und Sie werden wahrhaftig die Männer hors de combat bringen. Das Denken ist ein Feind der Schönheit und kein Freund der Zärtlichkeit. Ein Mann kann es nicht leicht in einem anderen dulden. Und finden Sie es bei einem Weib, so macht sie es zu dem, was Sie mit eitler Anmaßung eines hohen Vorrechts gern achtungsvoll nennen möchten und was Sie, Daschkow, bestialisch und unverschämt finden würden. Was meinen guten Namen betrifft, der, ich weiß es, Ihnen teuer ist, so kann ich alle die besten Schriftsteller von Europa mit einer Tabaksdose kaufen und die übrigen mit ihrem Inhalt. Es ist kein Mann in der Akademie, der nicht von einem Zahnstocher bezaubert wird, wenn ich ihn sende. Ein Diamant macht mich zur Semiramis, eine Uhrkette zur Venus, ein Ring zur Juno. Voltaire ist mein Freund. Er war auch der Freund Friedrichs. Ich werde die Pucelle von Russland sein. Ich hatte es vergessen. Er hat sie schmählich behandelt. Legt Ihre Majestät wirklich den Schmeicheleien eines Schriftstellers Gewicht bei, der ins Lächerliche zieht, was das Tugendhafteste und Ruhmwürdigste in seiner Nation ist? Der sich vor dem Ungeheuer von Niedertracht Ludwig dem 15. schmiegte und vor dem schlimmeren Ungeheuer dem König, seinem Vorfahr? Sie mögen recht haben, aber Voltaire hält mich aufrecht, wenn etwa widerwärtige Skrupel mich plagen. Er hält niemanden aufrecht, denn er gibt niemandem Hoffnung. Er mag uns unterhalten. Allerdings die Schwermut selbst wird durch seinen reichen und glänzenden Witz zum Lächeln gebracht. Während ich über die große Tat nachdachte, die ich nun so glücklich vollbracht, schien mir sein Witz bisweilen schwach. Dieser Eindruck kam ohne Zweifel von der Kleinheit aller Dinge im Vergleich mit meinem Unternehmen. Wir verlieren viel, wenn wir die Fähigkeit verlieren, durch geniale Menschen erfreut zu werden. Und wir gewinnen wenig, wenn wir genötigt sind, zu ihnen zu laufen, um Ungläubigkeit zu holen. Ich will meinen Philosophen von Ferne nützlich verwenden. Ich verabscheue den Schuft ebenso sehr, als Sie tun. Aber wo wollen Sie mir einen anderen finden, der so elegant schreibt? Sie bilden sich also wirklich ein, dass die Leute nach Wahrheit verlangen oder sich darum bekümmern? Wie unschuldig Sie sind, Daschkow. Glauben Sie mir, es gibt nichts Köstlicheres im Leben, als zu finden, dass ein Mann von Bedeutung ein Lügner ist. Haben Sie nie gehört, wie die braven Leute sich darüber freuen? Oder vielmehr, können Sie mir irgendjemanden nennen, der nicht vor Entzücken außer sich gewesen wäre, wenn er solch erfreuliche Nachricht mitteilen konnte? Mag einer noch so sehr an Gicht leiden, er wird zu Fuß und ohne Krücke gehen, seinem Freund es zu erzählen, selbst zur Mitternachtsstunde. Und er würde den Neva für diesen Zweck überschreiten, sollte er selbst zweifeln, ob das Eis ihn trage oder unter ihm zusammenbrechen werde. Die Menschen sind im Allgemeinen so schwach an Wahrheit, dass sie genötigt sind, ihre Tapferkeit darunter zu stellen als Stützbalken. Warum, denken Sie wohl, rühmen Sie sich Ihres Muts, da doch der Tapferste unter Ihnen um vieles weniger mutig ist als eine Hündin auf dem Stroh? Es ist nur, damit Sie Schurken sein können, ohne es zu hören, und ein Vermögen zusammenraffen können, ohne Rechenschaft davon zu geben. Nun plaudern wir wieder, wie wir es zu tun pflegten. Ihr Geist und Ihr Enthusiasmus haben sich wieder eingestellt. Mut, Mut, meine teure Daschkow. Fangen Sie nicht wieder an zu seufzen. Wir können nie Mangel an Männern haben, solange wir jung und feurig sind. Leider kann ich nicht immer so bleiben. Aber Leibeigene und Beförderung sollen schon helfen. Keiner soll mir mit 90 Jahren einen Korb geben. Paphos oder Tobolsk? Haben Sie denn kein Lied für mich? Ein deutsches oder ein russisches? Keins von beiden. Darin könnte irgendein schrecklich Wort vorkommen. Könnte mich erinnern. Nein, nichts soll mich erinnern. Lieber ein französisches. Französische Lieder sind die muntersten von der Welt. Ist die Schminke von meinem Gesicht weggegangen? Sie ist ein bisschen in Streifen und Flecken. Nur unter den Augen sitzt sie, wie sie sollte. Ich bin erhitzt und durstig. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich denke, wir haben unseren Kaffee noch nicht getrunken. War er so stark? Von was träume ich? Ich konnte nur einen Schnitt Melone zum Frühstück essen. Meine Pflicht nahm mich dann in Anspruch. Und ist noch nicht Zeit zur Mittagstafel. Vergessen Sie nicht, dass ich während derselben in Ohnmacht fallen muss, wenn man die Nachricht bringt. Oder besser, wenn trotz aller Anstrengung, sie vor mir zu verbergen, die schreckliche Wahrheit meine Seele durchzuckt. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie mich in den Arm auffangen müssen und um Hilfe rufen und diese schönen Flachshaare zerraufen, die wir da auf dem Toilettentisch zurechtgelegt. Wir müssen beide so untröstlich sein, als wir für unser Leben nur sein können. Nicht jetzt, mein Kind, nicht jetzt. Kommen Sie, singen Sie. Ich weiß mir nicht, die Zeit bis dahin auszufüllen. Noch zwei lange Stunden. Wie dumm und ermüdend. Ich wollte, alle derartigen Dinge könnten in einem Tag besorgt und abgemacht werden. Sie sind ungemein unangenehm, wenn man von Natur nicht grausam ist. Man kennt meinen Charakter sehr wenig. Ich habe das zärtlichste Herz von der Welt. Ich bin mutig, aber ich bin voll von Schwachheiten. Ich besitze in Vollkommenheit die höheren Eigenschaften der Männer und, eine Freundin darf ich sagen, die liebenswürdigste Eigenschaft eines Weibes. Jetzt wenigstens lächeln Sie. Nun, was denken Sie davon? Ich habe 50 Männer es schwören hören. Ja, Sie haben gelogen, die Schurken. Ich kenne Sie kaum vom Sehen. Wir sprachen von der traurigen Notwendigkeit. Ivan muss zunächst folgen. Er ist Thronfolger. Ich habe einen wilden, stürmischen, netten kleinen Protégé. Der soll einen Versuch machen, ihn zu befreien. Er soll mir schon dazu überredet und angereizt werden und versichert, man werde ihm auf dem Schafott verzeihen. Er kann nie den Streich erfahren, den wir ihm spielen. Es müsste denn sein Kopf wie eine Flasche Bordeaux seine Kraft im Sägemehl erhöhen. Es ist Befehl gegeben, dass Ivan bei den ersten Unruhen niedergemacht wird, die etwa im Bereich des Schlosses ausbrechen, kurz, sobald die Schildwache Feuer gibt. Aber nicht jetzt. Ein andermal. Zwei solcher Auftritte zu gleicher Zeit ohne einiges Zwischenspiel würden die Leute unruhig machen. Ich glaube, wir sprachen vom Singen. Lassen Sie mich nicht so lange warten, mein teuerstes Geschöpf. Warum können Sie nicht singen wie gewöhnlich, ohne Ihre Taubenkehle mit Ihrem Taschentuch zu glätten und Ihr Halsband abzunehmen? Geben Sie mir's denn. Geben Sie mir's. Ich will's für Sie halten. Ich muss etwas zum Spielen haben. Singen Sie. Singen Sie. Ich bin ganz ungeduldig. Der Dialog zwischen Zarin Katharina und Fürstin Daschkow war das aus den imaginären Gesprächen von Walter Savage Landor, aus dem Englischen von Elisabeth von Schorn. Es sprachen Tanja Schleif als Zarin Katharina und Mareike Hein als Fürstin Daschkow. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch und Werner Jäger. Regieassistenz Rami Hamse. Regie Jörg Schlüter. Dramaturgie Isabel Platthaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2013. Die imaginären Gespräche, die Sie gerade gehört haben, entstammen der Fantasie des Schriftstellers Walter Savage Landor. Es gibt aber auch durchaus einige Originalquellen, die uns einen Einblick verschaffen ins Leben der Zarin Katharina, zum Beispiel ihre Tagebücher. Geboren wurde sie in einem kleinen deutschen Fürstentum im heutigen Sachsen-Anhalt, mit 16 dann die arrangierte Ehe mit Peter III., eine Beziehung, die alles andere als glücklich verlief, auch das wissen wir aus ihren Aufzeichnungen. Ihre Notizen geben uns heute einen spannenden Einblick in das innere Gefüge des Zarenhofs und in die Psychologie eines jungen Mädchens, das sich schon früh zu größerem berufen fühlte. Es liest für Sie Susanne Reuter. Im Mai 1745, zu Beginn meines 16. Jahres, übersiedelte die Kaiserin mit dem Großfürsten, er war damals 17, in das Sommerpalais. Die häufigen Besuche des Großfürsten bei mir hörten jetzt auf. Er ließ mir durch einen Bedienten rundweg sagen, er wohne zu weit entfernt von mir, um mich oft besuchen zu können. Ich fühlte sehr wohl, wie wenig ihm daran lag und wie wenig er mich liebte. Meine Eigenliebe und meine Eitelkeit litten im Stillen darunter, aber ich war zu stolz, um mich zu beklagen. Ich hätte es für eine Erniedrigung gehalten, wenn mir eine Teilnahme bezeigt worden wäre, die ich für Mitleid hätte halten müssen. Jedoch, wenn ich allein war, ließ ich meinen Tränen freien Lauf und trocknete sie im Stillen. Dann ging ich und tollte wieder mit den Mädchen herum, die man mir beigegeben hatte. Meine Mutter behandelte mich sehr kühl und steif. Ich unterließ es nie, täglich mehrere Male zu ihr zu gehen. Im Grunde litt ich unter großem Trübsinn, aber ich hütete mich, davon zu sprechen. Mehr denn je suchte ich mich bei allen, bei klein und groß, beliebt zu machen. Niemand wurde von mir vernachlässigt. Und ich vergaß nie zu bedenken, dass ich sie alle nötig haben könnte und danach zu trachten, mir ihrer aller Wohlwollen zu erwerben. Und das ist mir auch gelungen. Nach mehrwöchigem Aufenthalt im Sommerpalais, wo man von den Vorbereitungen für meine Hochzeit zu sprechen begann, nahm der Hof in Peterhof Wohnung, wo er zahlreicher versammelt war als in der Stadt. Die Kaiserin und der Großfürst wohnten oben, in dem von Peter dem Ersten erbauten Hause, meine Mutter und ich unten, unter den Gemächern des Großfürsten. Wir dinierten täglich mit ihm unter einem Zeltdach auf der offenen Galerie, die an seine Wohnung anstieß. Das Souper nahm er bei uns. Damals sah ich sonnenklar, dass die ganze Umgebung des Fürsten, namentlich seine Erzieher, jeden Einfluss auf ihn und jede Autorität verloren hatten. Seine Soldatenspielereien, die er vorher verborgen hatte, betrieb er jetzt fast in ihrer Gegenwart. Die meiste Zeit verbrachte er buchstäblich in der Gesellschaft seiner Lakaien mit Kindereien, die für sein Alter unerhört waren. Er spielte nämlich mit Puppen. Meine Mutter benutzte die häufige Abwesenheit der Kaiserin, zum Souper auf die naheliegenden Landhäuser zu fahren. Eines Abends, als sie sich zu Pferde begeben hatte, saß ich nach dem Souper in meinem Zimmer, das in gleicher Höhe mit dem Garten lag und aus dem eine Tür ins Freie führte. Das schöne Wetter lockte mich, und ich schlug meinen Mädchen und meinen drei Hofdamen noch einen Spaziergang durch den Garten vor. Es kostete mich keine große Mühe, sie zu überreden. Wir waren 8, mein Kammerdiener der 9. und 2 Lakaien folgten uns. Bis Mitternacht spazierten wir in der unschuldigsten Weise umher. Meine Hofdame Fräulein Schenk hatte es abgelehnt, mit uns zu gehen, und brummte über die geplante Promenade. Als aber meine Mutter heimkehrte, hatte Fräulein Schenk nichts Eiligeres zu tun, als ihr mitzuteilen, ich wäre trotz ihrer Vorhaltungen ausgegangen. Meine Mutter legte sich zu Bett, und als ich mit meiner Gesellschaft zurückkam, sagte mir Fräulein Schenk mit triumphierender Miene, meine Mutter habe 2-mal anfragen lassen, ob ich zurückgekehrt sei, denn sie habe mit mir sprechen wollen. Weil es aber so spät geworden und sie es müde gewesen sei, auf mich zu warten, habe sie sich schlafen gelegt. Ich wollte nun sofort zu ihr laufen, fand aber ihre Tür verschlossen. Der Schenk hielt ich vor, sie hätte mich doch rufen lassen können. Sie behauptete aber, ich wäre nicht zu finden gewesen. Das Ganze aber war nur absichtlich angezettelt, um Zank zu stiften und mich zu schelten. Ich fühlte das sehr wohl und legte mich mit großer Sorge vor dem nächsten Tag schlafen. Sobald ich wach war, ging ich zu meiner Mutter, die ich noch im Bett fand. Ich wollte mich nähern, um ihr die Hand zu küssen, aber sie zog sie sehr zornig zurück und schalt mich ganz schrecklich, weil ich es gewagt hatte, am Abend ohne ihre Erlaubnis zu spazieren. Ich entgegnete ihr, sie sei ja nicht zu Hause gewesen. Sie nannte die Stunde unschicklich, und ich weiß wirklich nicht mehr, welche verletzenden Dinge sie mir noch zu sagen fand, augenscheinlich, um mir die Lust an nächtlichen Spaziergängen zu nehmen. Sicherlich konnte dieser Spaziergang wohl eine Unklugheit gewesen sein. Er war aber die denkbar unschuldigste Sache von der Welt. Am meisten betrübte mich, dass sie uns beschuldigte, nach oben in die Gemächer des Großfürsten gegangen zu sein. Ich erklärte ihr, das sei eine abscheuliche Verleumdung, und darüber war sie vor Wut ganz außer sich. Vergebens warf ich mich auf die Knie, um ihren Zorn zu besänftigen. Sie hielt meine Unterwürfigkeit aber für eine Komödie und jagte mich aus dem Zimmer. In Tränen aufgelöst kehrte ich in meine Gemächer zurück. Zur Dämmerstunde ging ich mit meiner Mutter, die noch immer sehr erregt war, zum Großfürsten hinauf. Der fragte mich, was mir zugestoßen sei, weil ich rote Augen hatte. Ich erzählte ihm wahrheitsgetreu, was vorgefallen war. Er stellte sich diesmal auf meine Seite und nannte meine Mutter launisch und aufbrausend. Ich bat ihn, mit ihr nicht mehr darüber zu sprechen. Er richtete sich auch danach, und allmählich ging ihr Zorn vorüber. Doch behandelte sie mich weiterhin mit großer Kälte. Gegen Ende Juli kehrten wir aus Peterhof in die Stadt zurück, wo alles für die Feier meiner Hochzeit vorbereitet wurde. Schließlich wurde von der Kaiserin der 21. August für die Feierlichkeit festgesetzt. Je näher der Tag kam, in desto tieferen Trübsinn verfiel ich. Mein Herz prophezeite mir kein großes Glück. Nur der Ehrgeiz hielt mich aufrecht. Ich besaß im Grunde meines Herzens etwas, ich weiß nicht was, das keinen Augenblick hat zweifeln lassen, dass ich früher oder später durch mich selbst souveräne Kaiserin von Russland werden würde. Die Hochzeit wurde mit viel Pomp und Pracht gefeiert. Am Abend fand ich in meinen Gemächern Frau Kruse, die Schwester der ersten Kammerfrau der Kaiserin. Sie war mir als erste Kammerfrau gegeben worden. Vom nächsten Tage an merkte ich, dass diese Frau der Schrecken aller meiner Mädchen war. Denn als ich mich einer von ihnen nähern wollte, um nach meiner Gewohnheit mit ihr zu sprechen, sagte das Mädchen zu mir, »Um Gottes Willen, kommen Sie mir nicht nahe, man hat uns verboten, halblaut mit Ihnen zu sprechen.« Andererseits beschäftigte sich mein lieber Gatte überhaupt nicht mit mir. Das Soldatenspielen mit seinen Lakaien beschäftigte ihn andauernd. Er ließ sie in seinem Zimmer exerzieren und wechselte 20-mal am Tag die Uniform. Ich gähnte, langweilte mich, weil ich mit niemandem sprechen konnte, oder ich hatte Repräsentationspflichten zu erfüllen. Ich sah sehr deutlich, dass der Großfürst mich so gut wie gar nicht liebte. 2 Wochen nach der Hochzeit hatte er mir wieder anvertraut, dass er in Fräulein Karr verliebt sei, eine Hofdame der Kaiserin. Er hatte seinem Kammerherrn gesagt, man könne dieses Fräulein und mich überhaupt nicht vergleichen. Jener hatte dann das Gegenteil behauptet, und der Großfürst war wütend auf ihn geworden. Ich musste mir wirklich selbst sagen, dass ich mit diesem Menschen sicherlich sehr unglücklich werden würde, wenn ich mich zärtlichen Gefühlen für ihn hingäbe, die er mir so schlecht vergolt. Und dass ich durchaus an Eifersucht sterben könne, ohne dass irgendjemand einen Nutzen davon hätte. Ich versuchte also, meine Eigenliebe zusammenzunehmen und nicht eifersüchtig auf einen Mann zu sein, der mich nicht liebte. Aber um nicht eifersüchtig zu sein, gab es nur das eine Mittel, ihn nicht zu lieben. Wenn er von mir hätte geliebt sein wollen, wäre es mir nicht schwer gefallen. Ich war von Natur aus geneigt und gewöhnt, meine Pflichten zu erfüllen. Aber dazu hätte ich einen Gatten mit gesundem Menschenverstand gebraucht. Und den besaß der meine nicht.